16. Glienicke Allee 175. Mit dem ersten Blitz kommt der Regen. Von einem Augenblick zum nächsten wird die Glienicke Allee zur Duschkabine. Es dauert nur ein paar Sekunden und Carsten Zara ist nass bis auf die Haut. Er merkt es gar nicht. Sie hat mich nur benutzt, denkt er. Einfach nur benutzt. Und ich war so sicher, dass... Ach, vertrau keiner Frau. Da ist Nummer 175, ein dreistöckiges Haus. 8 Namen stehen auf dem Klingelschild. Ganz unten rechts, Christine Schubert. Er hebt die Hand bis zum Klingelknopf. Dann lässt er sie wieder sinken und liest noch einmal, was da unter ihrem Namen steht. Private Ermittlungen. Regenwasser läuft aus seinen Haaren, übers Gesicht, am Hals entlang, ins nasse Hemd hinein. Dann drückt er auf den Klingelknopf. Einmal. Keine Reaktion. Zweimal. Nichts. Er hat eine solche Wut. Er muss jetzt unbedingt was tun. Irgendwas. Sonst wird er verrückt. Er drückt 5-mal hintereinander. Er lässt den Finger auf der Klingel. Die Haustür geht auf. Eine ältere Dame mit Regenschirm kommt heraus und sieht ihn misstrauisch von oben bis unten an. Carsten Zara nimmt den Finger von der Klingel, lächelt und geht in den Hausflur. Mit einem Schritt nimmt er die 3 Stufen zu den Erdgeschosswohnungen. An der rechten Tür steht Schubert. Die Tür ist kein Problem. Genau so eine hat er zu Hause auch. Wenn das Schloss nicht abgesperrt ist, bekommt er sie sogar mit einer Scheckkarte auf. Um seine Schuhe entsteht ein kleiner See. Das Schloss ist nicht abgesperrt. Die Tür springt auf. Carsten Zara wartet einen Moment. Im Haus und in der Wohnung ist es ganz still. Er steckt die Scheckkarte zurück in seine Geldbörse, geht in die Wohnung und schließt leise die Tür. Dann hört er einen leisen Schritt, sieht einen Blitz und alles wird schwarz.